Wir haben es bei den Lesungen, ist ja immer so gemacht, dass wir versucht haben, ein bisschen ins Gespräch zu kommen über das, was gelesen wurde. Dabei sind sicher Fragen auch an Rainer Müller gestattet, so weit zu gehen, schon Interessenäußerungen von Theatern hier anzumelden oder hören zu wollen, wäre vielleicht vermessen, aber erfreulich, wenn es sein könnte. Ich bin nicht berufen, nicht befugt, hier in eine Diskussion einzuführen. Ja, auch erstmal eine Rauchpause machen. Das wird außerordentlich schwierig, da brauchen wir nicht dann längere Zeit, wenn wir uns wieder versammeln. Aber vielleicht können wir doch relativ schnell ins Gespräch kommen. Wir müssen es ja nicht über Gebühr ausdehnen, damit wir dann auch in die Vorstellung, die ja um 7:30 dann anfangen, rechtzeitig kommen und eine kleine Erholungspause dazwischen möglich ist. Das muss auch nicht sein. Für mich war zum Beispiel interessant, oder ist zum Beispiel interessant, das Stück in ihrem Werkzusammenhang zu sehen. Da gibt es ja ein Gedicht, das ist 20 Jahre alt, Motiv bei Anna Segers. Und nach der Hamlet-Maschine jetzt den Auftrag, ist das Zurückgehen auf Altes? Also was rein erstmal vom Thema her, vom Gegenstand. Naja, zunächst mal, als dieses Gedicht geschrieben, als ich das geschrieben habe, vor 20 Jahren, ich glaube, es waren, ich weiß nicht genau, da hatte ich die Geschichte gerade gelesen von der Anna Segers, auf der das passiert. Und seitdem hat mich das interessiert, daraus was zu machen. Und ich habe aber nie einen Ansatz gefunden. Ich wusste nie, wie ich es machen kann. Dann habe ich mal daran gedacht, dass man einen Film daraus machen müsste. Das habe ich dann irgendwelchen DEFA-Leuten erzählt. Dann hörte ich ein halbes Jahr später, dass ein Film daraus gemacht wird. Der war dann Gott sei Dank nicht gut. Und eigentlich erst als ich in Mexiko war, wusste ich, wie ich das schreiben kann. Und da habe ich auch die ersten Sätze geschrieben, die auch dann so übernommen sind in den Text. Und es ist sehr oft so, dass Pläne so 10 oder 20 Jahre zurückliegen. Man braucht so lange oder man kommt nie dazu. Und sicher ist es, wenn Sie jetzt von Hamlet-Maschine reden, das war so ein Endpunkt. Und man muss das mal formulieren, wenn einem so ist, in die Konsequenz teilen. Aber da geht nichts weiter. Da kann ich nur noch weiße Seiten abliefern, wenn man das fortsetzen wollte. Und sicher ist es in einer gewissen Hinsicht auch ein Zurückgehen, aber um woanders hin weiterzugehen. Weil Sie gerade von so einem Übergang sprechen, ich sehe da den Auftrag schon in der Tradition der Hamlet-Maschine. Also, weil Sie sagen, ein Endpunkt, ja, aber für mich ist die Hamlet-Maschine die Aussprache eines Dichters, ganz pur. Und da kommt etwas auf, was bis dahin kaum reflektiert war in unserer Dramatik, und zwar die Kunstproblematik an sich, also die Thematisierung von Kunstproduktion. Die Möglichkeit überhaupt, mein Drama, findet es noch statt, diese Frage, die da formuliert wird. Und ich halte deswegen dieses Stück hier für ganz, ganz wichtig, weil hier auch gerade für die Kunstproduzenten Aufgaben formuliert werden. Nicht nur in einem in einem großen Rahmen, ja, sondern auch da irgendwas zusammenkommt, auf einer ästhetischen und auf einer sozialen Seite. Eine Fragestellung, die was vorantreibt, wo ich erwarte, dass ein Echo kommt und um Gottes Willen keiner schweigt. Vor allen Dingen nicht an den Theatern. Und wenn ich höre, dass nach der Volksbühne zwei BRD-Theater sich melden, ich bin ja nicht am Theater, aber ich weiß nicht, welches Theater sich so eine Aufgabe verweigert. Oder ja, zum Beispiel im Moment noch die Volksbühne, aber das hat zu tun mit der besonderen Situation der Volksbühne. Da kann man lange drüber reden. Aber irgendwo in Berlin wird es auf jeden Fall gemacht werden. Welche Vorstellungen hätten Sie für eine szenische Verwirklichung dieses Textes? Keine. Sie hatten doch die Absicht, selbst da mal mit Tanz zu arbeiten. Ja, aber da habe ich zwar ein paar Vorstellungen, aber ich weiß überhaupt nicht, ob das geht. Und, ich bin auch eigentlich nicht bereit, mir genaue Vorstellungen zu machen, bevor es die konkrete Möglichkeit gibt, das auszuprobieren. Ich finde es ein wenig auch falsch, immer vom Dramatiker zu verlangen, dass er den, also das genau so schreibt, wie das in unser Bühnenbild passt. Ja? Also ich meine das Bühnenbild unserer jetzt hier Bühnenrealisation, wie sie sich vollzieht. Wir haben auch schon darüber gesprochen und ich habe da mal gesagt, für mich ist das Stück schon inszeniert. Und das hat, glaube ich, Ursachen, weil vielleicht schon vorausgesehen wurde, dass sich sehr wenige finden werden. Also ich finde das schon inszeniert. Und zwar, weil da ganz stark die Theatermetapher schon verinnerlicht wurde, um Prozesse eben aufzuzeigen. Und ich kann allmählich nicht mehr verstehen, warum Theater da kein Feuer fangen. Oder, ja, ist ein bisschen kurzfristig jetzt, ja, aber eigentlich ist ja nun das Material so blank da, so pur, dass das Theater sofort eingreifen könnte. Und wer dann vor 4 Seiten laufendem Text erschrickt, naja, der muss sich dann vielleicht irgendwann mal damit auseinandersetzen, ob es sich realisieren lässt. Aber die Vorschläge, die nehmen ja Überhand, die sind ja so viel und so stark drin. Also ich sehe da keine Schwierigkeiten. Nee, ich sehe auch keine Augen. Sicher genug. Ja, es gibt einmal so ein ganz festes Vorurteil, sogar bei Schauspielern, dass das ungeheuer komplizierte Texte sind. Dagegen weiß ich immer nur ein Rezept. Man muss einen finden, der die in Leipziger Sächsisch liest. Dann merkt man, dass sie einfach sind. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, sowas zu beweisen. Dass irgendwann haben das so Kritiker aufgebracht, dass das schwierige Texte sind. Und seitdem geht jeder normale Schauspieler schon mit der Angst vor einem schwierigen Text daran. Und das macht ungeheuer viel Widerstand. Ja, Schlacht, weil wir müssen. Außer die Schauspieler, die es gemacht haben. Also ich erinnere mich an das Gespräch in Erfurt, wo sie auch gesagt haben, wir gingen ran und dachten, das ist überhaupt völlig unverständlich, nicht sprechbar. Und wir haben festgestellt, dass es ganz einfach ist. Aber in der Arbeit festgestellt. Also man kann es sich wahrscheinlich auch nicht theoretisch vorstellen. Da ist vielleicht auch was dran, dass die schwierig sind, die Texte, aber da kann man nicht sie viel verantwortlich machen. Wenn man die, das schreiben wir als Dramatiker, ist das ja nicht ihr erstes Stück und die schreiben wir länger schon fürs Theater. Könnten Sie etwas lauter sprechen? Ja, sie schreiben ja schon länger fürs Theater und wenn diese Vorschläge, wie ich meinen würde, seit sie von Ihnen bestehen, also Stücke, nicht genügend angenommen wurden, dann kann man auch nicht plötzlich erwarten, dass sie damit umgehen können, diese Theater. Das sollte man sich schleunigst bewusst machen, ehe es ganz zu spät ist. Und ehe man... Na, die 15 Jahre kann man nicht aufholen, ne? Ja, aber vielleicht... das heißt aber nicht, dass man es trotzdem versuchen soll. Sich eines Auftrages auch in dieser spezifischen Form dann diese 15 Jahre einzuholen, zu erinnern. Ja, es gibt natürlich ein wirkliches Problem, jetzt mal jenseits aller Scherze. Wir haben nur naturalistisches Theater. Es gibt kein anderes Theater. Und das macht die Annäherung an solche Texte natürlich schwer. Ich merke es immer wieder, auch zum Beispiel jetzt in der Bundesrepublik war jetzt so eine Aufführung von Hamlet-Maschine. Da ist mir mal ganz simpel klar geworden, ein Fehler, der immer wieder passiert, nämlich, dass da wurde erst eine halbe Stunde gespielt, alles Mögliche, so 3 Anfänge ohne Text und dann allmählich kam mal so ein bisschen Text und dann fing es an. Damit ist der Abend schon gestorben. Wenn der Abend nicht anfängt mit dem ersten Satz, geht es nicht mehr. Dann ist ein fremder Rhythmus und wenn man versucht, da ein Umfeld herzustellen, um den Text zu interpretieren, zu erklären, ans Publikum ranzubringen, ist es vorbei. Das ist eine naturalistische Annäherung, die in dem Fall vom Film kommt und von allen möglichen Vorstellungen von so Popveranstaltungen. Aber ich habe es immer wieder erlebt, auch bei uns, dass angefangen eigentlich mit Lohndrücker im Maxim Gorki Theater, was sicher ein historisches Verdienst war, die Aufführung, aber die erste Reaktion war, das ist so wenig Text und da müssen wir nur noch was dazu machen. Und es wurde also ein naturales Umfeld hergestellt zu den Texten, wodurch die Texte dann etwas befremdlich klingen. Oder ganz deutlich ist es mir aufgefallen, bei allen Philoktet-Aufführungen, der Text ist nur so beinahe manieriert und also ungefähr formalisiert. Und die Hauptanstrengung der Inszenierung ging immer darauf, die Schauspieler dazu zu bringen, dahin zu bringen, dass sie diese Texte sagen, als ob sie ihnen im Moment so einfallen. Und dann wird es natürlich wahnwitzig. Das war aber die Hauptanstrengung. Und der Brecht ist da inzwischen völlig im Naturalismus ertränkt worden auch. Und da kommen nur noch Blasen ab und zu. Genau wie Chekhov von Stanislavski. Rede nur, weil kein anderer jetzt redet. Ich finde das Stück auch wichtig, also für mich, für das, was ich mir an Theater vorstelle und was ich später mal machen will und werde, weil hier nicht nur was als Kunstproduktion thematisiert ist, was ich benutzen kann, also diese Theatermittel, das ist die eine Seite und da haben wir alle an zu tun, ja. Aber hier kommt ein Problem auf, das eben mit dem Auftrag ganz klar formuliert ist, was endlich mal die Sache wieder in die Zukunft treibt. Ich möchte nicht Utopie sagen, also die Sicht auf Zukunft irgendwo in unserer Geschichtsbetrachtung wieder rankommt und damit was rübergerissen wird aus einer fernen Zeit bis nach vorn. Ja? Und wir plötzlich nicht mehr einen Stillstand sind, irgendein Zustand, in dem wir immer mehr uns verfestigen, sondern in dem da was drüber gerissen wird. Und ich glaube, dass wir da allerhand auch an Bewusstsein aufzuholen haben. Auch wenn es nicht sofort in der realen Praxis jetzt umzusetzen ist. Ja? Aber dieses Bewusstsein muss endlich mal wieder rein, dass wir uns nicht begreifen als, naja, als den Endpunkt hier. Ja? Oder als, und da formuliert das Fragen, ich wundere mich, dass keiner darauf reagiert, aber das muss sofort diskutiert werden, sowas. Interessant ist ja auch, dass das eine in dem Sinne das radikalste oder doch, wie man so formulieren, das radikalste Stück ist, was direkt zum Weltzusammenhang Stellung nimmt. Und bis jetzt auch unsere ganze Dramatik und ist ja eigentlich immer sehr DDR-zentriert gewesen. Und es ist interessant auch wieder, was ich von Anfang sagte, diesen Werkzusammenhang, dass ich jetzt gerade an diesem Punkt, wissen ob man da unbedingt erstmal nach Mexiko fahren muss, um da vielleicht mal zurückblicken zu können, um dann sowas auch zu erfassen. Ja, dann hätte ich. Interessant ist ja auch in Ihrem Schaffen, dass Sie. Können Sie etwas lauter sprechen? Ja, ja, dass zum Beispiel nach der Hamlet-Maschine oder auch nach Germania jetzt zum Beispiel dieses Stück textgewaltischer geworden ist. Also, dass zum Beispiel so ein Mann wie der Debisson eben ungeheuer viel Text braucht, um so eine Position, wie soll ich sagen, zu erklären ist eine Scheiße, aber um so eine Position darzubringen, dann letztendlich fast noch oder sogar noch im Kommentar des Autoren braucht. Ist das nun stoffbedingt oder also zum Beispiel diese kurze Zehnfolge, wie sie mal in Germania Tod in Berlin war oder so, oder auch teilweise noch eine Hamlet-Maschine ist, dass das wieder zugunsten des Textes eigentlich auf, oder zu Ungunsten, wie man es nun nehmen will, aufgegeben wird. Ja, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang und da liegt sicher auch eine Schwierigkeit bei dem Text hier, also bei Auftrag, dass der Text ein bisschen umfänglicher ist, streckenweise auf Kosten des Darstellbaren oder des Dargestellten. Und es gibt ja bei Germania, das ist alles darstellbar. Das sind so eigentlich alte Geschichten auf eine Formel gebracht, so oder so gesehen, wobei im letzten Teil, der letzte Teil auch schon mehr auf dem Text steht, weil es da um die DDR geht. Und je historisch jünger eine Sache ist, desto schwerer ist sie darstellbar. Das ist schon eine simple Gesetzmäßigkeit, glaube ich. Und hier geht es zum Teil um Dinge, die kaum darstellbar sind. Also diese Fahrstuhlpassage, was will man da darstellen? Dafür gibt es keine wirklichen Bilder. Ne? Das sind so innere Landschaften, an denen natürlich ungeheuer viel Äußeres abzulesen ist. Also das hat Piscata schon gemacht, ne, dass er Film verwendet hat. Also das ist nichts Neues. Das kann man sich auf ganz verschiedene Weise machen. Ja, ich finde gerade, dass Germania, das ist ja bereits dargestellt von dir. Das ist alles plastisch, bildhaft. Dagegen diese Fahrstuhlgeschichte hier, die ist nicht dargestellt, finde ich. Das muss eben vom Theater erst gefunden werden, wie das darzustellen ist, sinnbildlich zu machen ist. Und darin sehe ich die Schwierigkeit hier. Nicht, also keine unüberwindliche, aber immerhin eine Schwierigkeit. Ja, bloß warum soll Theater immer, also ich finde es auch falsch, dass Theater immer bloß nachvollzieht, den Dramatiker. Und da habe ich auch vor Herrn Müller keinen Respekt. Wenn das Theater nicht endlich sein eigenes Thema findet, genauso wie der Autor als Künstler sein Thema gefunden hat, dann wird es bald nicht mehr existieren. Und dann kann ich da Anregungen bekommen von einem Dramatiker. Und da bin ich sogar sehr dankbar über die Kürze oder über dieses Fragmentarische, weil ich dann selber produziere. Und das haben wir nun schon 30 Jahre vergessen. Und ich glaube, dazu regen diese Stücke endlich an, ja, und provozieren. Und ich weiß nicht, ob das Theater sich noch länger provozieren lässt oder ob da vielleicht doch mal was passiert. Ich weiß es nicht. Ja, ein bisschen ist über diese Brücke gehen. Das Theater muss zu einem Stück eine Position, eine Haltung beziehen. Das ist richtig. Eine Lösung finden für ein Stück, aber das Stück nicht nur als Anregung, um sich selbst zu verwirklichen. Ich meine, dann brauche ich unter Umständen kein Stück. Dann brauche ich nur noch einen Ideengeber und dann versuche ich mich als Theater selbst zu verwirklichen. Ich finde schon, wenn ich also Heiner Müller machen will, oder wenn ich den Auftrag machen will, möchte ich doch schon die Provokation, die da drin steckt, für das Theater, die möchte ich doch schon nutzen. Ja, bloß. Fürs Theater. Ich möchte auch schon das, was, weil ich selbst nicht dazu in der Lage bin, also das zu realisieren und aufs Papier zu bringen, was Heiner Müller tut, als eine Vorgabe, das möchte ich schon benutzen fürs Theater. Aber natürlich mit meiner Haltung dazu, mit meiner Auffassung dazu, die muss ich nicht immer decken mit der von Heiner Müller. Die kann oft in Widerspruch zu dem geraten. Na, ich wollte eigentlich auch nur verweisen auf einen Zusammenhang, der immer außer Acht gelassen wird, dass Theater immer bloß für ein Stück gemacht wird und nicht Theater sich als eigene Kunststätte begreift, wo ein Stück nur ein winziges Detail ist, meinetwegen in einem Spielplangefüge. Und ich meine das in diesem großen Zusammenhang, dass Theater da einfach lernen muss, neu umzugehen mit Dramatik. Ja, das ist eben das Problem mit dem Repertoire-Theater, glaube ich. Solange das Theater sich jeden Abend verkaufen muss, wird das eine Utopie bleiben. Also bleibt Theater eigentlich eine Utopie. Und was wirklich fehlt, also was ich gerade in den letzten Jahren immer stärker empfinde, gerade in Berlin, aber sicher nicht nur dort, ist eine Möglichkeit, Theaterarbeit zu machen, ohne einen Termin- und Verkaufszwang. unter irgendwelchen Versuchsbedingungen. Das gibt es nicht mehr. Ne? Sollte sich der Sozialismus aber leisten. Und das ist ein echtes Existenzproblem. Ja, also ein Theater ohne Publikum sollte sich der Sozialismus nicht leisten. Wer sagt denn das? Das sagen Sie als Gegenthese. Das ist natürlich sehr kurzfristig. Ich bin auch der Meinung, jetzt meine Ungeduld der Jugend in Ehren, aber muss nicht ein Zeichen für mangelnde Qualität sein, wenn man sich annähert einer Sache. Wenn man diese Position, von denen Albert Hetterle sprach, wenn man die zu gewinnen versucht, ihr wollt, dass man aufeinander zufliegt, und das kann sogar gegen Qualität sprechen. Ich glaube schon, dass dieses es sich schwer machen, das muss kein Nachteil sein, das kann ein Vorteil sein. Ich sehe einen Vorteil darin, dass wir es uns schwer machen. Ich sehe nicht ein, warum wir da Holdriot und nun drauf los, das bringt nichts. Ich glaube, diesen Ernst, den es bei uns gibt und den wir, glaube ich, alle haben, unser Schweigen ist ja keine Betretenheit oder Verlegenheit, sondern das ist wirklich ein Bewegtsein von dem Thema. Das finde ich ein großes Thema, was du uns aufgibst und eine Aufgabe, die du uns stellst. Und dass wir nun nicht, wie es verlangt wird, drauf fliegen und davor, weiß ich, auf den Knien liegen, das finde ich normal. Das ist eine ganz normale Theatersache. Genauso wie unsere Vergangenheit normal ist und nicht normal ist, was ihr sagt, dass wir also weder, ich muss sagen, auch an den Schauspielschulen, unsere Studenten, natürlich lernen sie Heiner Müller spielen in unseren 10 Studien. Zement und Philoktetus, so ganz selbstverständlich, da redet ihr wirklich in dem Fall etwas, ihr, muss ich leider sagen, kennt ihr die Wirklichkeit nicht. Oder ihr wünscht euch die Wirklichkeit so, wie ihr sie seht, aber wie sie nicht ist. Und auch das Theater braucht nun mal eine reale Liebe zur Wirklichkeit und kann sich über solche Dinge nicht hinwegmogeln. Also nein, es geht doch eigentlich darum. Und ich will nur sagen, du, wenn wir, ich höre aus dem Schweigen, höre ich heraus, dass wir dich ernst nehmen, dass wir aufeinander zugehen. Oh, ich höre das nicht heraus. Ja, ich deute. Wir werden es ja sehen. Heiner Müller stellt schon seit Jahren große Themen und wenn das immer Betroffenheit ist, dann führt diese Betroffenheit für meine Sicht nur zum auf der Stelle treten. Ich habe gesagt, es ist nicht betroffen. Na, was Bewegtsein. Gut bewegt sein, das ist an Bewegtsein, was uns auf der Stelle stehen lässt. Nicht das anschimpfen, das kann man noch anders formulieren. Genauso wie Sie nach einer neuen Dramenform gesucht haben und irgendwann das Lehrstück verabschiedet haben, obwohl ich finde, dass da sehr viel an der Struktur drin ist, ja, also weiterlebt, aber auf andere Art und Weise. Genauso muss das Theater irgendwann erkennen, dass bestimmte Aufgaben gelöst sind, die sehr viel mit dem Naturalistischen zu tun haben, ja. Also dem Illustrieren von irgendwelchen parteipolitischen oder gesellschaftsstrategischen Taktiken, die eben jetzt befolgt werden müssen und wo es keinen drüber gibt. Da muss aber allmählich, glaube ich, ganz notwendig eine neue Freiheit gewonnen werden, also auch ein neues Autonomieverständnis. Und das erlaube ich mir, die Gegenfrage, haben Sie den Wind gesehen? Gestern Abend, waren Sie da drin? Nein. Ich habe mir. Nur gut, wir haben heute uns darüber ziemlich im Kopf diskutiert. Haben Sie ihn vorgestern gesehen? Nicht? Nur gut, das ist so eine Sache, die uns interessiert, wo wir genauso diskutieren, wie wir hier diskutieren werden. Aber das ist ja nicht wahr. Ihr gebt ein Bild, ihr wisst nicht warum, wollt euch auf was fixieren und wollt uns was einreden, wie das Theater ist, wie es nicht ist. Das sind schlechte Prämissen. Nee, was er meint, ist doch zunächst ganz schlicht, das ist langweilig. Wenn er aber gar nicht reingeht, kann er es auch nicht wissen. Ja. Ich gehe oft genug ins Theater, aber es stimmt, ich habe jetzt keine Zeit gehabt, hier die ganzen Vorstellungen zu sehen. Ich bin wirklich hierher gekommen. Wenn du nur hierher kommst, ist es aber, machst du dich selber damit eng? Nö, da gebe ich mich preis, aber das ist jetzt ist ein Anliegen, warum ich hier bin. Ich meine, das muss ja so sein, sonst würden ja mehr Leute reingehen. Und das wird ja zunehmend ein Problem. Also ich rede jetzt von Berlin, sonst weiß ich nicht sehr gut Bescheid. Da muss doch was faul sein an den Leuten oder am Theater oder an beiden. Und ich glaube wirklich, dass das eine Frage ist, wo ich auch keine Antwort weiß, aber ich verstehe die Frage so, dass es darum geht, dass Theater irgendeine vitale Funktion verloren hat bei uns. Die Leute brauchen es nicht mehr. Es fällt in Berlin überhaupt nicht auf, wenn das Deutsche Theater wegen Umbau jetzt 2-3 Jahre zumacht. Im Grunde vermisst das niemand. Gut, Weichen, aber es geht wirklich los. Und das BE? Das BE, das hält sich noch durch diese Legende, dass es ein großes Theater ist. Eine Weile, bis sich das rumgesprochen hat. Man muss mal im BE gewesen sein. Es ist wirklich so, man geht ins BE, um im BE gewesen zu sein. Man ging ins oder geht ins Deutsche, um bestimmte Schauspieler zu sehen. Man geht ins Max-und-Brock-Theater, weil man damit verbunden ist, aus sicher sehr, durch sehr viele Dinge. Da ist das einzige Theater, was eine, als Theater eine Gemeinde hat. Wie immer ihr das gedeichselt habt, also weiß ich nicht. Und in die Volksbühne ging man immer nur zu bestimmten Ereignissen. Nie um bestimmte Schauspieler zu sehen, nie um dieses Theater zu besuchen. Es hat keine Besuchstradition, die Volksbühne, in dem Sinn. Und das Publikum für eine bestimmte Aufführung reicht in Berlin für 10 Vorstellungen, dann ist Schluss. Ja, aber du schlüsselst das selber jetzt schon auf die einzelnen Theater, auf einzelne ja, Stücke kann man es aufschlüsseln. Ich glaube, das ist verschieden. Dass man also das nicht pauschalisieren darf Stücke. Und am sagen, das verhält sich zum Theater voll. Generell, sondern es am ist. Am BE kriegst du jedes Stück voll. An der Volksbühne kriegst du kein Stück voll. Aber ich meine jetzt gar nicht Gegenwartsstücke. Nee, du bist kein Stück im BE, die auch nicht voll. So, die müssen aber schon sehr lange laufen. Aber ich meine, ich glaube, man darf da wirklich nicht pauschalisieren, sondern das ist. Sowohl wie du selber aufschlüsselst, unterschiedlich vom Theater und im Grunde unterschiedlich innerhalb der Theater, glaube ich, auch nach den Stücken und vor allem nach den Problemen, die es stellt. Denn Probleme müssen wir stellen. Hm? Okay, aber richtig ist schon, glaube ich, dass das Theater irgendwie aus der Vermittlerrolle raus muss. Es kann nicht, es muss schon selbst eine Rolle spielen. Das und, ist richtig. Und da stimmt eben Selbstverständnis, was richtig, nicht so ist. Bei sehr vielen Theaterleuten. Und das meine ich mit der vitalen Funktion, das meint er auch, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder vielleicht meinst du ganz was anderes? Nö, das war schon so gemeint. Das ist nur ein Detail dazu, was scheinbar ganz entlegen ist. Das fiel mir so oft bei so Proben in Erfurt, der Schlachttraktor. Ich finde das eine sehr schöne Arbeit, aber da gab es. Ein Beispiel, wo mir auch was klar wurde, ich begreife ja manchmal meine Sachen auch erst, wenn ich es so vorgespielt kriege. Und in der einen Szene, da sagt, wie heißt die, Nacht der langen Messer, da sagt der eine Bruder zu dem anderen, nennst du mich Bruder und ich bin's nicht mehr. Und auf der Probe sagt der Schauspieler, nennst du mich Bruder und ich bin's nicht mehr. Dann ist die Szene gestorben, durch diesen Akzent. Das ist ganz eindeutig. Mir ist es nie so klar geworden. Das ist geschrieben als so in, als primitiv und so in Volksliedton, hat so die Trauer des Volkslieds und die Monotonie, die Szene. Und wenn das erklärend gesprochen wird oder analytisch, ist der Schauspieler Funktionär oder Lehrer. Und das heißt, dem Publikum wird verweigert, die Trauer darüber, einem Volk anzugehören, das so eine Geschichte hat. Das heißt, es wird ihnen die ganze Situation weggenommen. Und da steht ein Funktionär oder ein Lehrer, der ihnen jetzt sagt, pass auf, es ist jetzt so, und ich bin es nicht mehr, nämlich. Und außen. Und das ist so ein Problem, wo Theater vermittelt, statt da zu sein. Und das hat im Grunde gar nichts mit Naturalismus oder nichts zu tun. Also das sind auch schon Worte, mit denen man gar nicht mehr operieren sollte. Ja, das hat was zu tun mit vorgefasst oder nicht vorgefasst. Oder vorgeformt und nicht vorgeformt. Damit hat es, glaube ich, was zu tun. Das meinst du? Das im Grunde hat es ganz simpel damit zu tun, dass Leute mit ihrer Arbeit identisch sind. Auf irgendeine ganz dumme Weise. Und wie das hergestellt wird, das kann sehr verschieden sein. Und dass sie ihre Arbeit auch wirklich für existenziell wichtig halten und nehmen. Und nichts ist schlimmer, und das ist im Theater, glaube ich, das große Problem, wenn ein Schauspieler in seinem Verhältnis zum Publikum gestört ist, da fängt alles an zu bröckeln, da wird es schwierig. Und das ist das Hauptproblem. Darf ich nochmal Fragen in die Runde gucken? Also wir hätten jetzt ungeheuer viel Gesprächsstoff, theoretisch. Also das sind doch Fragen aufgeworfen, ich finde die sehr ernst. Ich würde also alles versuchen abzuwehren, was diese Fragestellung disqualifiziert. Man muss da sehr zuhören. Und ich glaube, die Werkstatttage, die wir im Augenblick machen, sind Versuche, auf solche Fragen auch zu antworten, einfach ganz praktisch zu antworten. Weil man mit der Theorie da nicht allzu weit kommen kann. Wie mit den Stücken, die müssen gespielt werden, wenn Sie die Dichtung nur lesen, die dauert dann zu anstrengend. Aber wir müssen das jetzt auch nicht zerdehnen, wenn niemand mehr was ganz oft auflösen. Ganz oft. Ja, wie meine, dann Heiner Müller geht nicht ins Theater. Nee, jedenfalls, oder ich gehe hin und zeige mich und gehe nicht rein, dass sowas. 23 Uhr. Wir können ja noch ein bisschen uns. Aber wir können hier durchaus noch hier zusammenbleiben, das heißt, wir können auch unten zusammenbleiben, wenn wir noch was trinken und was essen können. Das ist vielleicht etwas menschlicher. Dann danke ich also allen sehr herzlich, die gekommen sind, die gesprochen haben. Und vor allem Heiner Müller für seine Bereitschaft und Leistung. Ja, das war's.